weiter mit unserer Botschaft, wie wir in der himmlischen Welt von Christus leben. On va continuer avec le message comment vivre au monde du royaume des cieux. How to live in our world. Wie in unserer Welt leben. Comment vivre dans notre monde. We have another world different from this natural world. Wir haben eine andere Welt, die anders ist als diese natürliche Welt. Nous avons un autre monde qui est différent de ce monde. Amen. We were once natural, but we are now supernatural. Wir waren einst natürlich, aber jetzt sind wir übernatürlich. Nous avons été naturel, mais maintenant nous sommes surnaturel. Amen. Not just supernatural. You know, supernatural have two types. Satanic world, yeah, also supernatural also. Denn das Übernatürliche hat zwei Seiten. Die teuflische Welt ist auch übernatürlich. On doit savoir que le surnaturel, surnaturel a deux côtés. Le diable a aussi un côté de surnaturel. Through Christ, we are supernatural. Durch Christus sind wir übernatürlich. Mais nous sommes surnaturels à travers du Christ. Praise the Lord. Amen. Remember that damsel. That damsel was a supernatural being. He was able to see, to operate in the spiritual world. Dieses Wahrsagermädchen hatte ein übernatürliches. In Acts 16. Amen. Sie hatte eine übernatürliche Begabung. Sie war in der Lage, in der geistlichen Welt zu agieren. Amen. Actes apôtres, la jeune femme, elle était une sorcière, elle était capable à pas seulement voir l'avenir, mais aussi à opérer au monde surnaturel. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So we continue with our message, which is believe in heavenly world. Wir gehen weiter mit unserer Botschaft, dass wir in der himmlischen Welt leben. On continue avec le message qu'on vit au monde céleste. Colossians 1:13 says we have been translated into heavenly world. In Kolosser 1:13 steht, dass wir versetzt worden sind in die himmlische Welt. Kolossiens 1 verset 13 nous dit que nous avons été transférés au monde du royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. He said, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Praise the Lord. Hallelujah. We have been translated into heaven. Wir wurden versetzt in den Himmel. Nous avons été transportés dans le royaume. And we are to know how to live in the heavenly world that we are translated und into. Wir müssen wissen, wie wir in dieser Welt leben, die wir versetzt worden sind. Et on doit savoir comment vivre dans ce monde où nous avons été transportés. And once you are there, you are the head of all principalities and power. In dieser Welt sind wir der Kopf aller Fürsten und Gewalten. Amen. Et là-bas, nous sommes la tête de toute puissance et puissance. Amen. Remember Colossians 2. Amen. Erinnert euch an Kolosser 2. Praise the Lord. Hallelujah. Everything bow down before you because they bow down before Christ. Amen. Alles kniet vor dir nieder, weil es vor Christus niederkniet. Tout se met au genou devant toi parce que ça se met au genou devant Jésus-Christ. No Satan can do you anything if you know your father. Kein Teufel kann dir etwas antun, wenn du deinen Vater kennst. Aucun diable peut te faire quelque chose si tu connais ton père. No Satan can do anything to you if you know who you are. Kein Dämon, kein Satan kann dir was antun, wenn du weißt, wer du bist. Si tu sais qui tu es, aucun diable peut faire quelque chose. Even the old. Selbst come on, the old. Die Menschen come on. Im alten Bündnis. Même les gens de l'Ancien Testament. No, because they knew who they were able to do exploits. Weil sie wussten, wer sie sind, waren sie in der Lage, Großes zu vollbringen durch Christus. Parce qu'ils savaient qui ils sont, ils ont été capables à faire des grandes choses. It's not confessing it so that it will be. It's you confess it, you are saying it because that is what it is. Und es geht nicht darum, es zu bezeugen, damit es so ist, sondern bezeugen, weil es eben schon so ist. Et tu confesses pas pour que quelque chose change, mais pour que quelque chose devienne d'une certaine manière, mais tu confesses parce que c'est déjà comme ça. Amen. Amen. Remember Elisha. Erinnert euch an Elijah. Rappelez-vous à Elie. He said, those that be with us are not those that are going to be with us. Er sagt, die mit uns sind, nicht die mit uns sein werden. Il a dit, eux qui sont avec nous, pas eux qui sera avec nous. They are always with us 24/7. Sind immer bei uns 24/7. Parce que le Rameau est toujours avec nous 24 heures. And we have to be aware of it. Und uns muss das bewusst sein. Et on doit être conscient de ça. Praise the Lord. Amen. They are always with us 24/7. Elijah did not say those that are going to be with us. Er hat gesagt. He said those that be with us. Die, die bei uns because they are always with us. Denn sie sind immer because bei of uns. Angels. Diese heavenly hosts. Engelsoldaten. Il a dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le monde. Are you getting it? Mm-hmm. Once you move, heaven moves. Wenn du dich bewegst, dann bewegt sich der Himmel auch. Quand toi tu bouges, le royaume de Dieu bouge aussi. Amen. Amen. Heaven reacts because of you. Der Himmel reagiert wegen dir. Le ciel réagit à cause de toi. Say whatever you command, you bind on earth is bound in heaven. And whatever you lose here is losing heaven. Was immer du, heaven obey your voice. Obey your movement. Was immer du auf Erden befiehlst, ist auch schon im Himmel geschehen. Der Himmel hört auf deine Stimme. Tout ce que tu lis ici sur terre est aussi lié aux cieux. And that's why the Bible called us ambassadors. Deswegen nennt uns die Bibel Botschafter. Et c'est ça pourquoi la Bible nous appelle les ambassadeurs. Amen. Amen. Ambassador himself is a country. Der Botschafter selbst ist ein Land. Parce que l'ambassadeur est un pays. Are you getting it? Mm. You are a country. Wir sind ein Land. Heavenly country. Ein himmlisches Land. Un pays céleste. If you can understand, go and check what ambassador really means. In the natural world, then you know who you are. Wenn du dich wirklich damit auseinandersetzen würdest, was Botschafter sein in dieser Welt bedeutet, dann würdest du verstehen, wovon ich rede. Si par exemple tu fais des recherches sur des ambassadeurs, là tu vas comprendre qui tu es en Christ. I'm not talking about senators. Ich spreche nicht über Senatoren. Amen. Je ne parle pas de senateurs. Amen. Or even governors, amen. They only have a place that they govern, amen. They only have a city that they are in charge of. Ambassador is the whole country. Ich spreche nicht über irgendwelche Regierungschefs, die über irgendeinen Bezirk regieren, sondern ich spreche über Botschafter, die wirklich dieses Land repräsentieren. Et je ne parle pas d'un chef de gouvernement qui règne sur un pays, mais je parle d'ambassadeurs qui représentent un pays. You are representing the kingdom of heaven. Wir repräsentieren das Königreich des Himmels. Amen. Et toi, tu es en train de représenter le royaume des cieux. It means who fight, you fight heaven. Parce que jeder, der dich bekämpft, bekämpft den Himmel. Ça veut dire qui te combat, combat le royaume des cieux. Who fight, whoever try it. Doch immer versucht dich zu bekämpfen. No wonder Jesus said in Matthew 18. He said, for you to offend one of these little ones, better for you to even kill yourself. Deswegen sagt Jesus Matthäus 18, es ist, wer auch immer es versucht, diese Kleinen zur Sünde zu bringen, der sollte sich lieber das Leben nehmen. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 18 que la personne qui cause la chute d'un enfant de Dieu ou qui offense un enfant de Dieu, c'est vaut mieux qu'il se tue lui-même. Are you getting it? Mm. We live in this heaven. Und wir leben in diesem Himmel. Et nous, on vit dans ce ciel. And we have to know how to live in this heaven. Wir sollten wissen, wie man in diesem Himmel lebt. On doit savoir comment vivre dans ce ciel. It is by living by the truth. Indem wir durch die Wahrheit leben. On le fait quand on vit dans la vérité. John 14, verse 6. Jesus said, I am the truth. In Johannes 14, 6 lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Dans Jean 14, 6, Jésus-Christ dit que je suis la vérité. It is by living by Christ, Jesus. Indem wir durch Christus Jesus leben. Et tu vis dans la vérité quand tu vis en Jésus-Christ. That's why it's very, very important we know the truth. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Wahrheit kennen. Das ist die Freiheit. Et c'est ça pourquoi c'est très important à connaître la vérité, parce que c'est ça la liberté. Until you know the truth, you will never be free. Erst wenn du die Wahrheit kennst, wirst du frei sein. Jusqu'à ce que tu connais la vérité, tu vas pas être libre. Amen. No matter how born again you are. Egal wie wiedergeboren du bist. N'importe comment tu es né de nouveau. Until you know what Christ called the truth. Wenn du weißt, was Christus die Wahrheit nennt. You are still in bondage of Satan. Wenn du es nicht weißt, wirst du immer noch in der Gefangenschaft des Satans sein. Si tu ne sais pas ce que Jésus-Christ appelle la vérité, tu vas être toujours sous la captivité du diable. Everything is by the truth. Alles ist durch die die Wahrheit. Durch das, was Christus die Wahrheit nennt. Parce que tout dépend de la vérité, c'est que Jésus-Christ appelle la vérité. Not what religion called the truth or denomination, different denominations called the truth. Und nicht das, was verschiedene Lehren oder Denominationen Wahrheit nennen, sondern das allein, was Christus Wahrheit nennt. Et il s'agit de ce que Jésus-Christ appelle la vérité et pas ce qu'une religion ou une dénomination appelle la vérité. We live by the truth and not even by the word. Wir leben durch die Wahrheit und sogar nicht mal durch das Wort, sondern durch die Wahrheit. Et on vit à travers la vérité ou bien par la vérité et pas par la parole. You know, I've heard pastors speaking. They talked about the word. Ich habe Pastoren sprechen hören, wie sie über das Wort sprechen. Et j'ai entendu comment les pasteurs parlaient sur la parole. It is very important we know the difference between the truth and the word. Aber es ist sehr wichtig, dass wir Unterschied kennen zwischen der Wahrheit und dem Wort. Et c'est très important qu'on connaisse la différence entre la parole et la vérité. The word is not the freedom. Das Wort ist nicht die Freiheit. Parce que la parole est pas la liberté. It is the truth that is the freedom. Es ist die Wahrheit im Wort, die die Freiheit ist. Mais c'est la vérité dans la parole qui est la vérité, qui est la liberté. There's a difference between the word and the truth. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort und der Wahrheit. Il y a une différence entre la parole et la vérité. We do everything by the truth. Wir tun alles durch die Wahrheit. Mais nous on fait tout à travers la vérité. We judge by the truth. Wir richten durch die Wahrheit. On juge par la vérité. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We condemn by the truth. Wir verurteilen durch die Wahrheit. On condamne à travers la vérité. Are you getting it? Everything in Christ's world, in alles heaven, in they are all done by the truth. That's what Jesus said in John 8. Until you know the truth, that is Christ Jesus himself, you are not free. Es wird sagt Jesus in Johannes 8, wenn du die Wahrheit kennst, das heißt Jesus selbst, dann bist du frei. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Jean 8 que si on connaît la vérité, c'est là où nous sommes libres. Even in the natural world, let me just use this example a little bit. Auf der natürlichen Welt. Et même au monde naturel. That people speak does not mean they are speaking the truth. Dass Leute sprechen, bedeutet nicht, dass sie die Wahrheit sprechen. Seulement parce que les gens parlent, ça signifie pas qu'ils disent la vérité. The word, people's word is always different from the truth. Die Worte der Menschen sind immer anders als immer anders als die Wahrheit. Parce que les paroles des gens sont toujours différentes à la vérité. Are you getting it, please? Amen. That's people speak. You can speak 100 words and there's no one truth. Du kannst 100 Worte sprechen und da ist kein Stückchen Wahrheit drin. Et tu peux dire beaucoup de mots, tu peux parler comme tu veux, mais ça signifie pas qu'il y a la vérité dans ce que tu dis. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Only Christ's word is the truth. So das Wort von Christus ist die Wahrheit. Seulement la parole du Christ est la vérité. Are you getting it? Mm. Moses' word is never the truth. Das Wort von Moses niemals die Wahrheit. La parole de Moïse est jamais la vérité. Can never free you. Es kann dich niemals frei machen. Ça peut jamais te libérer. It was, or let me say, it is flesh and blood. Es ist Fleisch und Blut. Parce que c'est chair et sang. Flesh and blood can never free you. Fleisch und Blut können dich aber niemals frei machen. Parce que la chair ne peut jamais te libérer. That's why churches are so dead today. Deswegen sind Kirchen so tot heute. C'est ça pourquoi les églises sont mortes. Because through Moses' word you are dead. Denn durch das Wort von Mose bist du tot. Parce que à travers la parole de Moïse tu es mort. We know that Moses is in heaven. Wir wissen, dass Mose im Himmel ist. On sait que Moïse est aux cieux. Amen. The Lord used him here. Der Herr hat ihn hier genutzt. Dieu lui a utilisé ici. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Heavenly truth. Die himmlische Wahrheit. We have to know what heaven calls the truth. Wir müssen wissen, was der Himmel die Wahrheit nennt. On doit savoir ce que les cieux appellent la vérité, parce que c'est la vérité céleste. Religion have its word. Religion hat sein Wort. La religion a sa propre parole. But they are not the truth. Aber c'est die Wahrheit. Mais ce n'est pas la vérité. You are lies. Ce sont tous des mensonges. Again, John 8. Johannes 8. Jean 8. Jesus called their father, the devil, a liar. Jesus nennt ihren Vater, den Satan, ein Lügner. Religiöse Leute haben den Vater aller Lügen zum Vater. Et Jésus-Christ dit que Le diable est le peur, le diable est le père de mensonges. Donc, il est le père de gens religieux. Mais ça dit, it's not truth in him. C'est pas une vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Praise the Lord. There is no truth in him. Es gibt keine Wahrheit in ihm. Il n'y a pas la vérité en lui. There is no truth in religion. Es gibt keine Wahrheit in religion. Il n'y a pas la vérité dans la religion. Their source is a liar. Ihre Quelle ist ein Lügner. Parce que leur source est un menteur. Their founder is a liar. Ihr Gründer ist ein Lügner. Leur fondateur est un menteur. Their father is a liar. Ihr Vater ist ein Lügner. Leur père est un menteur. Then how can they be the truth? Wie können sie dann Wahrheit tragen? Comment ça peut être la vérité? Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jean 14, Vers 6. Christ said that he is the only truth. Christus sagt, er ist die einzige Wahrheit. Jésus-Christ dit qu'il est la seule vérité. Christ the truth is not common. Dass Christus die Wahrheit ist, ist nicht üblich. Et que Jésus-Christ est la vérité, c'est pas commun. Are you getting it? That Christ is the truth is not common. It's very rare. Christus die Wahrheit ist, ist nicht üblich. Es ist sehr selten. Selten, genau. Et c'est rare que Jésus-Christ ait la vérité. Because it involves the power of the Holy Spirit. But it's, to know that he Kraft is the truth. And Heiligen that Geistes. His truth is different from what this world called the truth. Weil es die Kraft des Heiligen Geistes anfordert, um das zu glauben. Parce que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour connaître, pour reconnaître que Jésus-Christ est la vérité. A lot of churches don't know anything about the Holy Spirit. Viele Gemeinden wissen nichts über den Heiligen Geist. Et il y a beaucoup des églises qui ne savent rien sur le Saint-Esprit. Even if they know anything, what they know about the Holy Spirit, they are so wrong. Und selbst wenn sie Dinge wissen, sind die Dinge, die sie wissen, so falsch. Et même si ils savent quelque chose, ces choses-là sont toujours faux. You always see the Holy Spirit condemning them. Sie sehen den Heiligen Geist the Holy Spirit als never jemand, der sie verurteilt. Ils pensent toujours que le Saint-Esprit est là pour les condamner, mais c'est faux, il n'est pas là pour condamner. They are not seeing the Holy Spirit judging them. The Holy Spirit never judges. He directs you to Christ. He brings you back. It's like a navy. A navy, you know, once you miss road, it takes you back to the right position. That is the work of the Holy Spirit. He is after Christ Jesus. He always brings you back. He never condemns. The Bible said, called the devil the father of condemnation. He is the one condemning you. Are you getting it? He's the accuser of the brethren. The Holy Spirit never accuses any brothers and sisters. Amen. Der Heilige Geist wird dich nicht verurteilen oder dich fertig machen. Der Heilige Geist ist unser Tröster, ist unser Beistand, ist unser Lehrer. Der wird immer wieder von Christus bezeugen. Und wir dürfen ihn nicht verwechseln mit dem Satan, weil er ist derjenige, der dich fertig macht, der dich verurteilt, der dafür sorgt, dass du deine Identität und alles, was du bist, in Frage stellst. Ja, und deswegen müssen wir erkennen, dass der Heilige Geist halt dieses Navi ist, was uns immer wieder zurück auf die rechte Spur bringt. Et on doit savoir que le Saint-Esprit est jamais là pour nous condamner parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il nous corrige pour nous aider à rentrer à Jésus-Christ. Il est comme une navigation. Mais la religion pense que le Saint-Esprit est toujours là pour détruire, pour condamner. Mais la Bible nous dit que c'est le diable et la personne qui condamne et puis qui condamne surtout les enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Again, a lot of churches, pastors, preachers, or bishops, if you don't name them, they don't know anything about the Holy Spirit. Viele Pastoren und Bischöfe und all diese Leute, sie wissen nichts über den Heiligen Geist. Oder das, was sie wissen, ist falsch. Beaucoup de pasteurs et même beaucoup de prédicateurs, ce qu'ils connaissent sur le Saint-Esprit, c'est toujours faux. The Holy Spirit is not common. Der Heilige Geist ist nicht üblich. Le Saint-Esprit est rare. What is common is the evil spirit. Das, was aber üblich ist, was überall zu sehen ist, ist der bösartige Geist. Mais l'esprit mauvais est partout aujourd'hui. Are you getting it? Amen. Amen. You know, the evil spirit does not even need your invitation. Der bösartige Geist braucht noch nicht mal deine Einladung. Et l'esprit mauvais n'a pas besoin de ton invitation. It is on the Holy Spirit that the whole is the Holy Spirit that needs your invitation. And you rejecting his invitation. If you say no to inviting, automatically the other side become and do his own job. Es ist der Heilige Geist, der deine Einladung braucht. Und wenn du ihn nicht einlädst, wird ein anderer Geist, der bösartige Geist, anwesend sein. Et c'est le Saint-Esprit qui a besoin de ton invitation, mais si tu n'invites pas le Saint-Esprit, là, l'Esprit mauvais il va être là directement sans invitation. Once you ignore or reject the Holy Spirit, the evil spirit is always welcome. Wenn That's du how you welcome him. Den Heiligen Geist ignorierst oder verweigerst, so heißt du den böshaftigen Geist willkommen. Et quand tu ignores ou bien tu rejettes le Saint-Esprit, l'Esprit mauvais est toujours le bienvenu. That's why I choose to listen to the Holy Spirit, please, and obey his voice. Deswegen entscheide dich, wähle den Heiligen Geist immer wieder auf ihn zu hören und seiner Stimme zu gehorchen. Et c'est ça pourquoi tu dois choisir à obéir à la voix du Saint-Esprit. Again, the Holy Spirit needs your invitation. Der Heilige Geist braucht unsere Einladung. Invite him in everything. Lade ihn zu allem ein. Le Saint-Esprit a besoin de ton invitation. Tu dois l'inviter en tout. He loves invitation. Er liebt Einladungen. Il aime les invitations. Amen. Amen. Another of his name is the Spirit of Truth. Ein anderer seiner Namen ist der Geist der Wahrheit. Amen. Un autre nom du Saint-Esprit est l'Esprit de la Vérité. Notice one thing here. The Spirit of Truth and not the Spirit of Lies. Der Geist der Wahrheit, nicht der Geist der Lügen. Il est appelé l'esprit de la vérité, pas l'esprit de mensonge. If something is not true, it's a lie. Wenn etwas nicht Wahrheit ist, es ist eine Lüge. Et si quelque chose n'est pas vrai, là, c'est un mensonge. Who is getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Go to John 16, please. Johannes 16. Jean 16. Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Jean 16, verset 13. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is introducing the Holy Spirit. Jesus stellt hier den Heiligen Geist vor. Ici, Jesus Christ présente le Saint-Esprit. It's our habit. When he, the Spirit of Truth, is come. The Spirit of Truth. I love that. Der Wahrheit. Amen. L'Esprit de vérité, verset 13. He will guide you into all truth. Mm-hmm. All and not some. In alle Wahrheit, nicht nur in einige. On a écrit, il vous conduira dans toute la vérité, dans tout et pas dans certains. Amen. Mm-hmm. Without him, you will live in lies. Ohne ihn wirst du in einer Lüge leben. Et sans lui, tu vas vivre dans le mensonge. You know, if somebody is saying that, this one is saying this, we're not going to know the truth. If you have the Holy Spirit, you will not say so. You will go to him. He is the Spirit of Truth. He will reveal all, not some. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wird nicht einiges offenbaren, sondern alles offenbaren. Du wirst da nicht zwischen zwei Meinungen stehen. Du wirst immer wissen, was der Heilige Geist sagt, was er eben nicht sagt. Et c'est ça pourquoi quand deux gens sont en train de discuter, tu sais pas qui dit la vérité. Tu dois toujours aller au Saint-Esprit puis l'inviter parce qu'on a dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et puis on a écrit aussi que il va nous conduire dans toute la vérité et pas seulement dans certaines vérités. He is the only spirit of the truth. There's no another spirit of the truth. Er ist der einzige Geist der Wahrheit. Es gibt keinen anderen Geist der Wahrheit. Et il est le seul esprit de vérité. Il n'y a pas un autre esprit qui révèle la vérité. It is him alone that can guide you into all truth. Er ist der einzige, der dich in alle Wahrheit einleiten kann. Il est le seul qui peut te conduire dans toute la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And that's why if you are looking for the truth, you better invite the Holy Spirit. Wenn du nach der Wahrheit suchst, dann lade lieber den Heiligen Geist ein. Et c'est pourquoi si tu cherches la vérité, invite le Saint-Esprit. Amen. Amen. The Holy Spirit is about Christ Jesus. Der Heilige Geist, dem Heiligen Geist geht es Jesus Christus. Parce que le Saint-Esprit, il voit seulement Jésus-Christ. And not about himself. Und nicht sich selbst. Et pas, il se voit pas lui-même. Amen. Amen. Amen. I love this very place. That the Holy Spirit is about Christ Jesus. Der Geist. And not about himself. Ich liebe diese Stelle, dass es dem Heiligen Geist Jesus Christus geht und nicht sich selbst. Weil der Saint-Esprit s'agit toujours de Jésus-Christ et pas de lui-même. That's why no one can say I am the Holy Spirit. Deswegen kann niemand sagen, ich bin der Heilige Geist. C'est pourquoi personne peut dire je suis le Saint-Esprit. That's why Pope cannot say he is the Holy Spirit. Deswegen kann ein Papst nicht sagen, ich bin der Heilige Geist. Oder Mohammed kann nicht sagen, er ist der Heilige Geist. But people saying it. Et c'est ça pourquoi le Pape ou Mohammed ne peuvent pas dire qu'ils sont le Saint-Esprit. Because Mohammed or Pope or whoever, you know, they never reveal Christ. Weil der Papst oder Mohammed oder sonstige Leute offenbaren nicht Christus. Parce que le Pape ou Mohammed, il ne révèle jamais Jésus-Christ. Amen. Look at verse 13 again. Vers 13. It's a habit when he, the Spirit of Truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself. You see that? It will not be about him. Es wird nicht about gehen, Christ. Sondern Christus. Et on a écrit, et il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, and not himself. Amen. There is nothing like Holy Spirit. Without Christ Jesus. Es gibt keinen Heiligen Geist ohne Christus Jesus. Donc verset 14 nous montre qu'il n'y a pas quelque chose comme le Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Amen. People hear voices. Leute hören Stimmen. Les gens entendent la des voix. Thinking that it is the Holy Spirit. Und denken, dass es der Heilige Geist. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Amen. But they hear evil spirits' voice. Aber sie hören die Stimmen von bösartigen Geistern. Mais les gens là entendent le voix mauvaise des esprits mauvais. Amen. The Holy Spirit will not even tell you about the world. Will tell you about the truth. Wird dir noch nicht mal was über die Welt sagen, er wird dir was über die Wahrheit sagen. The world. Ach so. The world. Okay. Aber er wird nicht über das Wort dir etwas sagen, sondern über die Wahrheit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te révéler la parole, mais la vérité. I hope you know the difference. In Matthew 5. Amen. Mm-hmm. A tooth for a tooth. That is the word. That Jesus said, love your enemy. That's what the Holy Spirit will tell you. Love them. Pray for them. Are you getting it? In Matthäus 5 lesen wir Zahn um Zahn, Auge um Auge. Aber die Wahrheit ist, dass wir unsere Feinde lieben sollen. La Bible, donc on peut dire la parole, et Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus-Christ nous dit qu'on doit aimer nos ennemis. I hope you understand it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is always speaking of Christ. Der Heilige Geist spricht immer von Christus. Mais le Saint-Esprit parle toujours du Christ. Amen. Mm. He shall glorify Christ. He shall glorify Christ Jesus. Er verherrlicht Christus Jesus. Parce qu'il glorifie Jésus Christ. And not what religion calls God. Nicht das, was Religion Gott nennt. Et pas ce que la religion appelle Dieu. Are you getting it? Religion will tell you about God. Religion erzählt über Gott. La religion parle de Dieu. But the Holy Spirit will tell you about Christ Jesus. Aber der Heilige Geist wird dir über Christus Jesus erzählen. Is somebody getting something? Mm-hmm. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You look at Mohammed and all others, they say, go to God, go to God. But Jesus said, come to me. Wenn du dir Mohammed anschaust, sagt er und viele andere, geh zu Gott, aber Jesus Christus ist der Einzige, der sagt, komm zu mir. Et les autres fondateurs de religion disent toujours, partez vers Dieu, mais Jésus-Christ nous dit que venez vers moi, venez chez moi. We have to know how to know the Holy Spirit. Wir müssen wissen, wie wir den Heiligen Geist kennen. Und das, und was savoir comment reconnaître le Saint-Esprit. How to submit to him. Wie wir uns ihm ergeben. Comment se soumettre à lui. How to hear his voice. Wie wir seine Stimme hören. Comment écouter sa voix. It is by humility. Durch Demut. C'est par la humilité. He loves humility. Er liebt Demut. Il aime la humilité. Amen. Amen. Humility is the greatest way to submit to Christ. Die Demut ist der größte Weg, wie wir uns Christus hingeben können. L'humilité, c'est la plus grande façon comment on peut se soumettre à Jésus-Christ. Once you humble before Christ, Satan is confused. Wenn wir uns vor Christus demütigen, ist der Satan verwirrt. Et quand tu te soumets à Jésus-Christ, le diable est confus. And that's why when Jesus came here to die for us, he confused Satan. Because he could see the humility. It was too great. The whole God coming, leaving heaven and coming here to die for us. Mm-hmm. It was too much for he could not believe it. Mm-hmm. He was confused. Genauso wie dem because he can never do it. Genauso wie der Satan von dem Opfer von Jesus Christus verwirrt wurde, da Gott der Allmächtige sich so gedemütigt hat für seine Schöpfung und er könnte sowas niemals tun. Der Satan könnte sowas niemals tun, sich so demütigen für irgendjemanden. Et c'est ça pourquoi le diable a été vraiment confus quand Jésus-Christ est venu pour mourir pour le monde, parce qu'il n'a pas compris comment un grand Dieu comme lui pouvait être capable à s'humilier lui-même puis à se soumettre jusqu'à la mort. We have to hate the spirit of pride. Wir sollten den Geist von Stolz verweigern, hassen. Du dois détester l'esprit de l'orgueil. He's so evil. Er ist so bösartig. C'est vraiment mauvais. God hates it. Gott hasst das. Et Dieu le déteste. Six things. Remember, six things he hates. One of them is that. Sechs Dinge, die der Satan, die Jesus Christus hasst, die Gott hasst. Einer davon ist Stolz. Et rappelez-vous aussi choses que Dieu déteste et une de ces choses sont et l'orgueil. Well, we go to just a place for that. Go to James 4, please. Jakobus 4. On va lire Jacques 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. James 4. Let's start from verse 5. Jakobus 4, Vers 5. Jacques 4, verset 5. He said, do you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Verse 6. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resists the proud. He fight against the proud. Er kämpft gegen die Hochmütigen. Hmm. Amen. Hmm. He never fight against sinners. Er kämpft nicht gegen die Sünder. But against the proud. Those that are full of pride. Sondern gegen die Stolzen. Verset 6 nous dit que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc Dieu combat les orgueilleux. The Pharisees, they were so occupied with pride. Die Pharisäer waren so umgeben von Stolz. Les Pharisiens ont été remplis d'orgueil. Amen. Amen. And that pride also means yourself. Und dieser Stolz bedeutet auch dein Selbst. Et l'orgueil est toujours connecté avec le soi. No wonder Jesus said you are to hate it. Kein Wunder, dass Jesus sagt, du musst es hassen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit tu dois le détester. You cannot see yourself and see Christ at the same time. Du kannst nicht dich selbst sehen und Christus sehen zur gleichen Zeit. Tu peux pas te voir toi-même, ton soi et Jésus-Christ au même temps. Amen. Once you are seeing yourself, Christ is absent. Wenn du dich selbst siehst, ist Christus abwesend. Et quand tu te vois toi-même, le Christ est absent. You grieve the Holy Spirit. Du betrübst den Heiligen Geist. Et tu rends le Saint-Esprit triste. You make him sad. Du machst ihn traurig. You grieve him. Du betrübst ihn. Grief. That you make him sad. Du machst ihn sozusagen traurig. Et tu le rends triste. You tie his hand. Du bindest seine Hände zu. Et tu tiens ses mains. You limit him. Du limitierst tu ihn. Limites. You stop him from working for you. Du sorgst dafür, dass er nicht für dich arbeiten kann. Tu l'arrêtes qu'il ne peut pas plus travailler pour toi. The Holy Ghost can only work if you can see Christ, if der you Heilige can Geist remember Christ. Kann nur funktionieren, wenn du Christus siehst, wenn du dich an ihn erinnern kannst. Et le Saint-Esprit peut seulement travailler quand tu vois Jésus-Christ. He said, verse 6 again, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resisted the proud. But give a grace unto the humble. He give grace to the humble. Er gibt Gnade den Demütigen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. And that's why grace does not come by prayer. You don't have grace by prayer. Deswegen kommt you Gnade have grace by humility. Nicht durch Gebet, sondern Gnade kommt durch Demut. Et c'est ça pourquoi la grâce ne vient pas à travers les prières, mais à travers l'humilité. In another word, he is saying that grace only belongs to the humble. Das heißt, Gnade gehört nur den Demütigen. C'est ça pourquoi il dit la grâce appartient seulement aux humbles. Christ loves humility. Christus liebt Demut. Le Christ aime l'humilité. He is the father of humility. Er ist der Vater der Demut. Il est le père de l'humilité. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Satan loves pride. Aber der Satan, er liebt Stolz. Le diable aime l'orgueil. Amen. Amen. If you are full of pride, you are not different from Satan. Wenn du voll bist von Stolz, bist du nicht anders als der Satan. Et si tu remplis d'orgueil, là tu es pas différent au diable. Once you take your eyes away from Christ and put it on yourself, you are not different from Satan. Wenn du that was what he did in heaven. Wegnimmst von Christus und auf dich selbst, dann bist du nicht anders als der Satan, weil das ist auch das, was dem Satan zugestoßen ist. Et quand tu enlèves tes yeux de Jésus-Christ et puis tu les places sur toi-même, là tu es pas différent au diable parce que le diable a été aussi rempli de soi. You know, on Sunday we were in Isaiah 14 from verse 12. You can see the eye. Eye. You know, you better allow your eyes to take it out of yourself. Am Sonntag kommen wir bei the Lord hates it. He wants you to see him 24/7. Mm-hmm. Let allow your concentration to be Christ Jesus. Amen. Stop pitying yourself. Stop seeing yourself that you don't have anything. Mm-hmm. When you have him, you mm-hmm. grieve him. Mm-hmm. You made him like to be like a loser or nothing in your life. Mm-hmm. You turn him to zero. Mm-hmm. By grieving, by even thinking of those things at all. Mm-hmm. Are you getting it? Wir betrüben den Heiligen Geist, wir sorgen dafür, dass er nichtig ist in unserem Leben, wenn wir immer wieder auf uns selbst schauen und selbst bemitleiden, was nämlich auch eine Form von Stolz ist, wo man immer wieder denkt, dass der Stolze das Tollste über sich denkt, aber der Stolz ist auch der, der das Schlechteste über sich denkt, der eben nicht einfach nur Christus über sich denkt. Ne? Und das müssen wir halt einfach verweigern und einfach unseren Fokus auf Christus behalten, weil wir sonst nicht anders sind als der Satan. Et dans cette même personne a lu Isaïe 14, Isaiah 14. Yeah. Isaiah 14 from verse 12. If you can go there by yourself mm-hmm. and see when Lucifer in heaven was saying I. And also if you go to Luke 12, that man that said, you know, that man that said, I have this, that Jesus talks about in Luke 12. If you add them together, you will see how the Lord hates that spirit of I. Et dans Isaïe 14, et Luc 12, on peut voir comment le diable a été rempli du soi. Donc pour lui, il s'agissait seulement de lui-même, celui qui voulait avoir des succès, celui qui voulait être Dieu. Et c'est ça pour ça a causé même la chute de Lucifer. Et c'est ça pourquoi on doit savoir que Jésus-Christ, il déteste quand nous sommes toujours remplis de nous-mêmes, quand on se voit nous-mêmes au lieu de voir Jésus-Christ. Et on doit aussi arrêter d'avoir pitié avec nous-mêmes ou bien de penser qu'on n'a rien. Parce que si on a Jésus-Christ, on a tout. Mais dès qu'on se fait de soucis, on se compare, on a de pitié avec nous-mêmes, là, ça semble comme si Dieu il est un perdeur dans notre vie. And that's why every time you hear that voice saying, ah, you, say Christ. Parce que quand tu dis cette voix, die dich auf dich selbst verweisen will, dieses du, dann sag immer Christus direkt. Et c'est ça pourquoi quand tu commences à entendre la voix du soi, donc la personne qui est donc la voix de moi, de je, là tu dois toujours dire Jésus-Christ et puis répondre avec le nom du Christ. Amen. Amen. If you know Genesis 3, if you look at it, if you read there, how was he able to bring down Eve? Amen. Did God say to you, you, are you getting it? Satan in der Lage, Eva zu Fall zu bringen, indem er sie auf sie selbst aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, was hat Gott sozusagen zu dir gesagt? Hat er wirklich das und das zu dir gesagt? Et c'est ça pourquoi le diable a été capable à causer la chute dans la vie d'Ève. Parce que le diable a dit à Ève, est-ce que Dieu t'a dit? Donc, le diable a référé Ève à lui-même. Praise the Lord. Alléluia. It's no longer you, but Christ Jesus. Es ist nicht mehr du, sondern Christus Jesus. Ce n'est plus toi, mais c'est Jésus Christ. Anytime he says you, says Jesus Christ. Immer wenn diese Stimme du sagst, dann sagt es ist Jesus. No longer the me is dead and buried. Denn das Ich ist tot und begraben. Christ alone. Es ist Christus alleine jetzt. C'est ça pourquoi quand cette voix dit toujours toi, là, tu reprends avec Jésus Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Know and understand the power of the truth. Kenne und verstehe dich die Kraft der Wahrheit. Connais et comprends la puissance de la vérité. The truth is our deliverance. Die Wahrheit ist unser Erlöser, nicht das Gebet. C'est la vérité qui est notre délivrance et pas des prières. Are you getting it? You know, people are looking for deliverance. They go to church. They want to be delivered. You are not delivered until you know the truth. What Christ called the truth. Leute gehen zur Kirche, um erlöst zu werden, aber du kannst nur erlöst werden, wenn du die Wahrheit kennst. Et les gens partent à l'église pour recevoir la délivrance, mais tu peux pas être délivré par l'église, mais par la vérité. You know, there was a girl, a boy that was always coming here. She was one person, a boy, a girl. I don't even know. One of the two. The girl that was always coming here. Sometimes he was here for some time. And, you know, she said she had been delivered from being a boy and now a girl. Amen. You know, no prayer can deliver you. No prayer can deliver you. It is only the truth that is the deliverance. Amen. Nur die Wahrheit kann dich erlösen, kein Gebet kann dich erlösen. Wir hatten mal in unserer Gemeinde ein Mädchen, was früher ein Junge war, und sie hat erzählt, dass sie erlöst worden ist von dem Drang oder von dem Bedürfnis, ein Junge zu sein. Aber es ist ganz klar, dass das Gebet allein hilft da nicht. Ne? Es ist die Wahrheit, die einen ein für alle Mal frei macht von jeglicher Gefangenschaft, in der man sich befunden hat. Und da war eine Femme hier, qui avait des difficultés avec son sexe. Elle pensait que elle voulait être un garçon ou bien un homme. Et elle m'a dit qu'après avoir prié pour elle, donc quand les gens ont prié pour elle, elle a dit qu'elle a été délivrée de cette situation. Mais j'ai compris que c'est pas des prières qui te rend libre, mais c'est la vérité. That you were once a boy and now a girl does not mean you are delivered. Dass du einst ein Mann warst und jetzt eine Frau wieder bist, heißt nicht, dass du erlöst bist. Que tu as été par exemple une femme et maintenant tu as été un homme, tu rentres à être une femme, ça ne signifie pas que tu es délivré. By your fruit, I will know you are delivered. Durch deine Frucht werde ich wissen, dass du you will love the truth, you will embrace the truth, and not religion. Dass du freigemacht worden bist, denn du wirst die Wahrheit nicht verweigern und dafür Religion annehmen. Du wirst die Wahrheit suchen und diese Wahrheit die Wahrheit akzeptieren, weil dich die Wahrheit ja auch frei gemacht hat von Anfang an. Parce qu'à travers tes fruits, on va reconnaître si tu es réellement délivré. Parce que si tu es vraiment délivré, tu vas avoir faim de la vérité et pas de religion. You know that you are occupied with religion. That's why once you know the truth, you can't judge everything. Wenn du die Wahrheit kennst, kannst du über alles richten. You can't judge everything. Du kannst über alles richten, wenn du die Wahrheit kennst. Et c'est ça pourquoi si tu es toujours occupé avec la religion, tu n'es pas délivré. C'est ça, à travers la vérité, à travers le Saint-Esprit, tu es capable à tout juger. If you are delivered, you will hate religion. Wenn du erlöst bist, wirst du die Religion hassen. Et si tu es délivré, tu vas détester la religion. And love Christ Jesus. Und Christus Jesus lieben. Et aimer Jésus Christ. Amen. And not just hating religion. And hating or you don't want Jesus. Because there are some, they don't want Jesus Christ. They will say they don't want religion. It's not you don't want religion, you don't want Christ. Once you know, it is Christ. Christ drive, he will take away the spirit of religion in your life. Once you come to him, it must be Christ Jesus. Und es geht nicht nur darum, einfach Religion zu hassen. Es gibt genug Leute, die Religion hassen und auch nichts mit Jesus Christus zu tun haben wollen. Sondern es geht darum, die Wahrheit zu akzeptieren, Christus zu akzeptieren und deswegen die Religion zu verweigern. Et c'est pas seulement important que tu détestes la religion, mais tu commences aussi à détester Jésus-Christ. Mais c'est que tu détestes la religion et tu te soumets à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. The power of the truth. Die Kraft der Wahrheit. La puissance de la vérité. Galatians 1, please. Galater 1. Vers 4. Merci, Kat. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4 is telling us that the truth gave himself for us. Vers 4 steht, dass die Wahrheit sich selbst für uns gegeben hat. Et verset 4 nous dit que la vérité s'est donnée pour. Are you getting it? Christ is the truth. Denn Christus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jésus-Christ est la vérité. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. He said, who gave himself for our sins? That he might deliver us from the present evil world, according to the will of God and our Father. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you add it to John 14, verse 6, you will know that it is the truth, that is the deliverance. Wenn wir das zusammenlesen mit Johannes 14, 6, werden wir erkennen, dass es die Wahrheit ist, die der wahrhaftige Erlöser ist. Quand tu, tu lis Galates 1, 4, où on a écrit qui s'est donné lui-même pour nos péchés, et tu l'ajoutes aussi avec, avec Jean 14, verset 6, tu vas comprendre que c'est la vérité qui s'est donnée pour nous. Until you know Christ the truth, you will never be delivered. Erst wenn du Christus als die Wahrheit kennst, bist du errettet. Bist du erlöst. Seulement quand tu connais Jésus-Christ comme la vérité, c'est là où tu es délivré. No prayer can replace the truth. Kein Gebet kann die Wahrheit ersetzen. Et aucune prière peut remplacer la vérité. No prayer can replace the truth. Kein Gebet kann die Wahrheit ersetzen. Aucune prière peut remplacer la vérité. No fasting can replace the truth. Kein Fasten kann die Wahrheit ersetzen. Et aucune jeûne peut remplacer la vérité. No reading of the Bible, studying, learning the Bible can replace the truth. Kein Bibellesen oder Bibel studieren kann die Wahrheit ersetzen. Second Timothy. Même si tu étudies la Bible, tu lis la Bible, ça ne peut pas remplacer la vérité. 2 Timotheus. 2 Timothée. Praise the Lord. Hallelujah. Second Timothy. 2 Timotheus. 2 Timothée. 2 Timothy 3, 7. 2 Timotheus 3, vers 7. 2 Timothée 3, verset 7. Il s'est révélé. Immer zu lernen. Praise the Lord. That you study, you read the Bible, you study and study and study does not make you. It can never replace the truth. Dass du die ganze Zeit studierst und studierst und studierst, das Wort, es wird nicht wird die Wahrheit nicht ersetzen. Verset 7, on a écrit « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Donc tu peux étudier et lire la Bible comme tu veux, mais ça ne signifie pas que tu as la vérité. You must humble yourself. Du musst dich demütigen. Tu dois t'humilier. Amen. Humble yourself. Stop seeing outside. See Christ alone. Hör auf das Äußere zu sehen. Schau auf Christus allein. Arrête de voir des choses en dehors du Christ, mais commence à voir Jésus-Christ. Stop saying she's a woman, she's a man, the church, the building. You know, there are things they see. You know, stop saying that. See Christ alone. That is humility. Hör auf zu schauen, sie ist eine Frau oder er ist ein Mann oder er ist so und so alt. Sie ist so alt. She dressed, how she speak, how she... Those things, they are irrelevant. Frag lieber nach der Wahrheit. Et tu dois arrêter de voir l'immeuble, ou bien arrête de voir, elle est une femme, c'est un homme, elle parle comme ça, ou bien elle porte comme ça, mais tu dois commencer à voir seulement Jésus-Christ. Amen. Are you getting it? He said, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. They study, they learn more than me. They can quote the Bible from Genesis to Revelation. They have read it 100 times, 1,000 times. But the truth, they are so far away from the truth. Sie studieren und lernen, können die Bibel sogar besser zitieren als ich, aber dennoch sind sie so weit weg von der Wahrheit. Et ces gens-là, ils lisent la Bible, ils étudient la Bible, et ils peuvent même citer la Bible plus que moi, mais ils ne sont jamais capables à voir et arriver à la vérité. They learn, but they never allow the Holy Spirit to be their teacher. Sie lernen, aber lassen nicht zu, dass der Heilige Geist ihr Lehrer ist. Ils apprennent, mais ils ne permettent pas que le Saint-Esprit soit leur professeur. It takes humility to allow the Holy Spirit to teach you. Es braucht Demut, um zuzulassen, dass der Heilige Geist dir das beibringt. Et tu as besoin d'humiliation pour que le Saint-Esprit peut t'éduquer. If not, you will be teaching yourself. Sonst wirst du dich selbst lehren. Sinon, tu vas t'éduquer toi-même. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. They learn. Sie lernen. Ils apprennent. They never allow the Holy Spirit to be aber lass nicht zu, dass der Heilige Geist ihr Lehrer ist. Mais il ne permet pas que le Saint-Esprit soit leur professeur. Evil spirit is their teacher. Der böse Geist ist ihr Lehrer. Les esprits mauvais sont leur professeur. The absence of the Holy Spirit is the evil spirit. Denn der die Abwesenheit. What spirit must be there? Des Heiligen Geistes ist die Anwesenheit des bösen Geistes. L'absence du Saint-Esprit, ça signifie toujours que l'esprit mauvais est là parce qu'un esprit va toujours être là. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. First Corinthians, please. 1 Corinthians. 2 Corinthians. 2:13. 2:13. 2:13. Amen. He said, which things also we speak, not in the words which men's wisdom teacheth. But which the Holy Ghost teaches. Are you getting it? The Holy Spirit is a teacher. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. Le Saint-Esprit est un professeur. You must allow him to be your teacher. Du musst zulassen, dass dein Lehrer ist. Tu dois laisser le Saint-Esprit être ton professeur. If you are a believer and you are submit to him, invite him always. Invite him in your studies. You need him more than you even need that your professor. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, musst du den Heiligen Geist einladen, auch zu deinem Lernen, denn du brauchst ihn mehr als irgendeinen Professoren, auf den du vielleicht baust. Et c'est ça pourquoi si tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours inviter le Saint-Esprit, même si tu fais tes études, parce que c'est lui le vrai professeur et pas un professeur humain. Amen. Allow the Holy Spirit to be your teacher. Lass zu, dass dein Lehrer ist. Permet que le Saint-Esprit soit ton professeur. There is a difference between man's wisdom teaching you and the Holy Ghost teaching you. Denn es gibt einen Unterschied zwischen, dass der Mensch dich lehrt, dass die menschliche Weisheit dich lehrt oder dass die Weisheit vom Heiligen Geist dich lehrt. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse humaine et la sagesse du Saint-Esprit. And also learn to learn in the Holy Ghost. Und lerne im Heiligen Geist zu lernen. Et tu dois apprendre d'étudier au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. The Holy Spirit is not after you must pass. Der Heilige Geist ist nicht after that, because you already passed. Der Heilige Geist ist nicht hinter deinem Bestehen her, du hast schon bestanden. Et le Saint-Esprit est pas derrière ton que tu passes, que tu, il est pas là pour que tu passes. Are you getting it? The Holy Spirit is not after you must pass. What man and religion call pass? That's not what he is after. Der Heilige Geist ist nicht dahinter, dass du bestehst. Er ist nicht dem bestehen, was diese Menschheit und was die Religion bestehen nennt. Et le Saint-Esprit est pas là pour que tu passes tes examens et pas là pour ce que la religion appelle passer les examens. And that's why once you see your result, don't be surprised of the result at all. Because it's not coming from man, it's coming from the Holy Spirit. Sei nicht verwundert, denn es kommt nicht von Menschen, es kommt vom Heiligen Geist selbst. Et c'est pourquoi ne sois pas étonné quand tu vois tes résultats, parce que ça vient pas de l'homme, mais du Saint-Esprit. That's why it's never good or bad for God's children. Deswegen ist es niemals gut oder schlecht für Kinder Gottes. Was It's never good or bad for God's children. Es ist niemals ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes Ergebnis für Kinder Gottes. Et c'est ça pourquoi il ne s'agit pas de, il n'y a pas un bon bien un mauvais résultat. What he wants is obey my voice. Was will, ist, dass du dir seiner Stimme gehorchen. Mais c'est important que tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Remember when Joseph obeyed his voice. Erinnert euch daran, als Joseph seiner Stimme gehorcht hat. Et rappelez-vous quand Joseph a obéi à la voix du Saint-Esprit. That voice he obeyed sent him to prison. Diese Stimme, die er gehorcht hat, hat ihn ins Gefängnis geschickt. Et la voix que Joseph a a obéi lui a envoyé au prison. Even the prison could not stop the victory. Aber selbst das Gefängnis konnte diesen diesen Sieg nicht aufhalten. Même le prison ne pouvait pas retenir la victoire. And that's why fail or pass or fail cannot stop what the Lord has prepared for you. Deswegen ist bestehen oder nicht bestehen kann nicht das aufhalten, was der Herr für dich schon vorbereitet hat. Et c'est ça pourquoi même si tu passes ou bien tu échoues, ça peut rien changer. Ça peut même pas changer la volonté de Dieu. Is somebody getting it? Mm-hmm. He is after Christ. That is the Holy Spirit. Ist hinter Christus her. Der Heilige Geist ist hinter Christus her. Et le Saint-Esprit est derrière Jésus-Christ. He is after Christ's result for you. Ist hinter den Ergebnissen von Christus. Et il est derrière les résultats du Christ pour toi. Let us look at Christ's results. So go to 1 Corinthians 2. Von Christus an. 1. Corinthians 2. Wonderful. Verse 9 this time. Le résultat du Christ, 1 Corinthians 2, verset 9. Look at his result for you. Schaut euch seine Ergebnisse für euch an. Voyez le résultat du Christ pour vous. Look at his report for you. Schaut euch seinen Bericht an für euch. Voyez le report de Jésus-Christ. Look at what he has for you. Schaut euch an, was für euch hat. C'est que Jésus-Christ a pour vous. No matter the report they have or result they have, the eye of man has seen it. Was immer das Ergebnis diese Menschen haben, das hat ein Auge schon gesehen, das hat ein Ohr schon gehört. Et n'importe comment le rapport de l'homme est, il y a toujours une personne qui l'a déjà vu, c'est pas quelque chose de nouveau. What he has for you, no eye have seen. Aber was für uns hat, ist das, was Ohren noch nicht gehört haben, Augen noch nicht gesehen haben. Mais c'est que Jésus-Christ a pour toi l'œil, aucun œil a vu ça, aucun oreille a écouté ça. And that's why I stop expecting anything from here. Deswegen hör auf, irgendetwas von hier zu erwarten. Et ça, tu dois arrêter d'attendre quelque chose d'ici. Vers 9. Amen. Vers 9. Praise the Lord. Amen. Of 1 Corinthians 2. He said, but as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Praise the Lord. Amen. Hear that spirit of self. Hast du diesen Geist vom Selbst? Detest l'esprit du soi. Love the spirit of humility. Liebe den Geist der Demut. Aime l'esprit de l'illumination. There was something Papa told me in Bosima, and I wanted to reply so hard. The Holy Spirit just said, shut up. He said, then I said, okay. Are you getting it? Mm. Let us learn to listen to him. Lass uns lernen, dem Heiligen Geist zuzuhören. Es gab etwas, was Papa im Wohnzimmer zu mir gesagt hat, und ich wollte so brutal darauf antworten. I wanted to react. Ich wollte so im Fleisch darauf antworten, aber der Heilige Geist hat gesagt, ich soll still sein. Et il y avait une situation au salon avec mon mari où nous avons parlé et je voulais vraiment répondre dur, mais le Saint-Esprit a dit ferme ta bouche. Amen. Ou ouais, tais-toi. Praise the Lord. Amen. Amen. And I rejoice in obeying his voice. Und ich freue mich darüber, seiner Stimme zu gehorchen. Et je me réjouis d'être capable à obéir à la voix du Saint-Esprit. Until you see Christ, you cannot hear the voice of the Holy Spirit. Erst wenn du Christus siehst, kannst du die Stimme des Heiligen Geistes hören. Seulement quand tu vois Jésus-Christ, tu peux attendre la voix du Saint-Esprit. Once you consider Jesus Christ, immediately the Holy Spirit opens his voice. Wenn du Christus erachtest, öffnet der Heilige Geist seinen Mund. Et quand tu commences à considérer le Saint de Jésus-Christ, c'est là où le Saint-Esprit ouvre sa bouche. If you are in yourself, you shut up the voice of the Holy Spirit. Wenn du in deinem Selbst bist, dann verschließt du die Stimme des Heiligen Geistes. Du bist taub für ihn. Et quand tu te vois toi-même, tu es rempli de ton soi, là, tu fermes la bouche du Saint-Esprit, mais tu n'es pas capable à l'attendre. Have you ever thought of what made Elijah to start running after defeating the prophets of Baal? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was dafür gesorgt hat, dass Elijah auf einmal vor den auf einmal vor Jezebel Prophet of Baal geflüchtet ist? After defeating them, him just a note, he started running. Dass er nach einer einfachen Nachricht einfach anfing, dann Angst zu haben. Das war der Geist des Selbst. Et tu t'es demandé déjà la question pourquoi Élisée ou bien Élie qui a été capable à vaincre 450 prophètes de Baal, et après seulement qu'elle a reçu, il a reçu une lettre, c'est là où il a commencé à fouiller, c'était l'esprit du soi. The spirit of self will take you away from the only true God. Der Geist vom Selbst wird dich wegnehmen vom einzig wahrhaftigen Gott. Et l'esprit de soi va te séparer de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit du soi va te séparer de Dieu. Amen. The spirit of self will take you away from Christ Jesus. Der Geist vom Selbst wird dich wegnehmen von Christus Jesus. L'esprit de soi va te séparer de Jésus Christ. Amen. You know, Elijah said, "I'm not better than my father." Elijah hat auf einmal gesagt, ich bin nicht besser als meine Vorväter. Und es ging auf einmal ihn selbst. Élie a dit que je ne suis pas mieux que mes ancêtres, mais il s'agissait toujours de lui-même. Remember, the Bible said when he saw the letter, he was seeing something outside Christ, outside the true God. Als er diesen Brief gesehen hat, before this time he was seeing God, and now he now sees something else. Stop seeing time, age, all these things. They are so evil. It seems the Lord is just repeating and repeating something. He wants us. He really want to walk. He really want to show himself, to reveal himself. But that spirit of I is blocking the way. Der Heilige Geist, der Herr möchte sich wirklich offenbaren, aber dieser Geist vom Selbst blockiert das. Und wir sehen das ja auch in Elijah, dass er diesen Brief gesehen hat, statt Christus zu sehen. Deswegen sollen wir auch aufhören, auf die Zeit zu sehen, auf das Alter zu sehen, auf das, was wir haben, was wir nicht haben, zu sehen, sondern auf Christus alleine. Et on peut voir que dans l'histoire d'Élie, c'était toujours l'esprit du soi qui a causé des doutes en Élie. Et c'est ça pourquoi on peut aussi comprendre que quand on voit quelque chose en dehors du Christ, comme Élie l'a vu la lettre et puis a commencé à voir quelque chose en dehors de Dieu, c'est là où nous sommes. On ouvre la porte pour le soi, et puis Jésus-Christ, il déteste le soi, il veut vraiment travailler dans nos vies, mais c'est nous qui sommes toujours c'est nous qui ferme la porte. You know, we just read 1 Corinthians 2 verse 9. Christ's results is what I cannot see, have not seen. It's so result, it's so kind of result for you. It's so kind of report for you. It's so kind of everything for you. It's what I have not seen. Wir haben gerade 1. Korinther 2, Vers 9 gelesen, wo ganz klar stand, dass das, was der Herr für uns vorbereitet, das hat noch kein Auge gesehen, noch kein Ohr gehört. Aber das, was die Welt für sich selbst hat, das haben Ohren schon gehört, das haben Augen schon gesehen. Ja. Et 1 Corinthiens 2, Verset 9 nous dit que ce que Dieu a préparé pour ses enfants, l'œil n'a pas vu et puis l'oreille n'a pas entendu, mais ce que le monde a pour nous, l'œil a déjà vu et l'oreille a déjà entendu. C'est pas quelque chose de merveilleux. Stop limiting Christ. Fais auf Christus zu limitieren. Arrête de limiter le Christ. You always want to be better than them. Du willst immer besser sein als sie. Tu veux toujours être mieux que eux. You are already greater than them. Aber wir sind schon größer als sie. Mais tu es déjà mieux que. Amen. Amen. You want to beat them. Du willst sie schlagen. Tu veux le combattre. You have already killed them. Aber wir haben sie schon getötet. Mais tu les as déjà tués. Praise the Lord. Yeah. You have already killed them. Amen. Mm. It's not just beating. Kill. Jesus said they are dead. It means they have been killed. Das heißt, Jesus sagt, sie sind tot. Das heißt, sie wurden schon getötet. Et toi, tu veux toujours les frapper, mais Dieu a dit que tu les as déjà tués, tu as déjà gagné. You don't beat Satan, you kill Satan. Du schlägst den Teufel nicht, du tötest ihn. Et tu ne frappes pas le diable, tu le tues. And you make sure he's dead. Du stellst sicher, dass er tot ist. Et tu fais tout, tu fais tout pour qu'il soit mort. Remember David. Erinnert euch an David. Rappelle-toi à David. After using those that stone, the Holy Ghost took that stone on the forehead, into the forehead of Goliath. And Goliath fell down. What did he do? He ran and took his own Goliath's sword and made sure the head is cut off. Und genauso nachdem David mit diesem kleinen Stein auf genau die Stirn von Goliath getroffen hat, ihn damit außer Gefecht gesetzt hat, ihn getötet hat, hat er nochmal sichergestellt, dass er wirklich tot ist. Und hat deswegen das Schwert von Goliath genommen und diesen Kopf abgehackt, damit er auch wirklich tot ist. Et comme par exemple David a maintenant attaqué Goliath avec une pierre. On pouvait voir comment Goliath est tombé, mais au lieu de rester calme, c'est David, il a commencé à courir et il a pris son épée pour vraiment être sûr que Goliath est mort. Et c'est ça pourquoi il a ajouté encore son épée. Cut off the head of that spirit of self. Cut it off. Mm. Enthaupte diesen das Selbst. Coupe la tête du soi. Are you getting it? Mm. Allow it to be dead and buried. Lass zu, dass es tot im Graben bleibt. Permet que ça soit mort et enterré. By taking your eyes away from yourself, but onto Christ Jesus. Indem du deine Augen wegnimmst von dir selbst und auf Christus Jesus richtest. Et enlève tes yeux de toi-même et place-les vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Then you will never see them. Dann wirst du auch niemals sehen. Du wirst die Welt nicht sehen. Du wirst dich mit der Welt nicht vergleichen. Et c'est là où tu vas arrêter à te comparer avec le monde. Goliath was dead and buried. Goliath war tot und begraben. Goliath a été mort et enterré. Allow that spirit of self to be dead and buried. That's how to live in heaven. Geist von selbst tot und begraben ist. So leben wir im Himmel. Et tu vis au royaume des cieux quand tu laisses l'esprit de soi être mort et enterré. Anytime self comes, remind yourself of Christ Jesus. That's how the best kommt, erinnere dich an Christus Jesus. Et toujours quand you will dance and dance samba. Dann wirst du auch tanzen können. Et toujours quand le soir frappe à ta porte, tu te rappelles toujours à Jésus Christ et c'est comme ça que tu vas danser puis être libre. You will dance and dance unto Jesus. Dann wirst du auch für Christus tanzen. Et tu vas danser aussi pour Jésus Christ. Jesus said they are dead. Jesus sagt, sie sind tot. Jésus a dit ils sont morts. Amen. Mm. And that's how you are to see them. Und so musst du sie auch sehen. Et c'est comme ça aussi tu dois les voir. That's how you are to see their results. Du musst auch ihr Ergebnis sehen. C'est comme ça tu dois aussi voir les résultats. Their report. Ihre Ergebnisse. Leur rapport. You cannot compare a live person with a dead person. Because it's not possible. Tote Person nicht mit einer lebendigen Person vergleichen. Et tu ne peux pas comparer une personne vivante avec une personne morte. You better stop seeing yourself like that. Hör lieber auf, dich so zu sehen wie sie. Et tu dois arrêter de te voir comme eux. Amen. Amen. You cannot compare life and death. Du kannst Leben und Tod nicht miteinander vergleichen. Tu ne peux pas comparer la vie avec la mort. Everything of you are alive. Alles von dir ist lebendig. Parce que tout en toi et de toi et en and everything of them, they are dead. Und alles von ihnen ist tot. Et tout qui concerne their marriage is dead. Le monde est mort. Ihre Ehe ist tot. They are married. Leur mariage est mort. Amen. Wenn sie verheiratet sind. A dead man marrying a dead woman. Aber ein toter Mensch heiratet einen anderen toten Menschen. Un homme mort. Marie, une femme morte. If they are dead, how much more their marriage? Wenn sie tot sind, wie viel mehr ihre Ehe? Si eux ils sont morts, combien de plus leur mariage? Even if they have children, they only have dead children. Sie haben tote Kinder. It's as simple as that. Et même s'ils ont des enfants, leurs enfants sont morts. Et c'est écrit aussi dans la Bible. Amen. Their unborn children are dead children. Ihre they're already dead. Ungeborene Kinder sind schon we'll tot. We go to a place, please. Amen. Et même leurs enfants qui ne sont pas encore nés sont même déjà morts avant la naissance. Amen. No matter how handsome their children are, handsome, beautiful. Amen. They are dead. Egal wie schön diese Kinder go sind to und number. Wie talentiert diese Kinder number sind. Number 14. Sie sind tot. Et n'importe comment leurs enfants sont mignons, ils sont morts s'ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Praise the Lord. Non. Amen. Number 14. 4. Mose 14. Verse 18. 18. Nombre 14, verset 18. He said, the Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. I don't know if you understand it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everything of them are dead. Alles von ihnen ist tot. Not just them alone. Nicht nur sie allein. Tout ce que les gens de ce monde possèdent sont morts. Pas seulement eux sont morts, mais même leurs enfants. Praise the Lord. Hallelujah. So also everything of you, dear Lord. Genauso ist alles not von dir lebendig. Your life alone. Nicht nur dein Leben allein. Amen. Et c'est ça, tout qui te concerne est vivant, pas seulement ta vie. Remember, I said, whatever you touch is blessed. Er hat euch gesagt, was immer du berührst, ist gesegnet. Your clothes are blessed. Deine Kleidung ist gesegnet. We don't have anything cost. Wir haben nichts, was verflucht ist. Et c'est ça, Jésus-Christ a dit, tout ce que tu touches, c'est béni. Et c'est ça pourquoi même si tes vêtements, tout ce que tu possèdes, c'est béni. Et c'est pas mort, c'est pas maudit. So now we want to start the message that we have to stop. Because already now. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So let us stop here, please. Amen. It's already now. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, I see just many. Very many. Very, very. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if you have any question.